Die russischen Nachrichtenagenturen TASS und Lia Novosti, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Zeitung South China Morning Post in Hongkong, China, die chinesische Zeitung Horoya und die bulgarische Blitz meldeten, dass der Aufbau der Straße Liemyong in Pyongyang im schnellen Tempo vorankommt.